Mein Name ist Tom Lever. Ich bin hauptsächlich bekannt als Songschreiber und Liedermacher, wenn man so will. Ich stamme aus Duisburg und mein Klassiker, über den ich hier heute reden mag, ist ein Film. Und zwar der Film Zabriskie Point von Michelangelo Antonioni. Ein Film aus den späten 60er Jahren, der auch den Aufbruch dieser Zeit auf sehr schöne, kontroverse Art widerspiegelt. Ich habe den zum ersten Mal gesehen in einem unabhängigen Jugendzentrum, weil es in Duisburg gab. Das Eschhaus, so hieß es. Und da war immer mittwochs Kinotag und ich denke, dass da irgendwann auch dieser Film lief. Und das muss dann späten 70ern, frühen 80ern gewesen sein. Und es gibt in diesem Film eine ganz zentrale Szene, wobei da noch ganz tolle andere Sachen drin sind. Auch eine großartige Liebesszene in der Wüste hinten zum Beispiel und eine Stelle, wo der Protagonist ein Flugzeug klaut. Lilly 7, Sie haben Ihren Start nicht angemeldet. Brechen Sie den Start ab. Landungsverkehr auf derselben Bahn. Drehen Sie ab und räumen Sie die Bahn. Achtung, auch ganz toll. Und am Ende, wo er zu Pink Floyd Musik mit seinen Gedanken ein Haus auf einem Hügel zum Einsturz bringt und diese Explosion dann niederregnet in Zeitlupe. Aber die entscheidende Stelle ist eigentlich die, der Protagonist ist zu einer politischen Versammlung eingeladen, mehr oder weniger als Zaungast. Also er hat so revolutionäre Freunde in dem damaligen studentischen Kampf an den Unis. Da sind Schwarze und da sind Weiße und es wird eine Diskussion geführt über den möglichen Einsatz von Gewalt, ob das legitimiert ist oder nicht. Und irgendwann fragt einer, ich glaube, es ist einer von den Schwarzen, in den Raum rein. Die entscheidende Frage ist doch, wer von euch tatsächlich bereit ist zu sterben? Schweigen, keiner sagt was. Und unser Protagonist steht auf und sagt, ich bin auch bereit zu sterben, aber nicht vor langer Weile. Eigentlich geht es in dem Film ausgehend von diesem Satz gerade genau um das. Nicht reden, sondern tun. Also sich halt wirklich fürs Leben entscheiden. Der nächste Schritt, der dann passiert, ist, dass dieser Protagonist eben da rausgeht und ein Flugzeug klaut und mit diesem Flugzeug in die Wüste fliegt. Und trifft eine Frau, die aus ganz anderen Gründen auch aus der Stadt abgehauen ist. Und dann kommt eben diese Liebesgeschichte. Und diese Frau ist unterwegs zu jemandem, der da in der Wüste wohnt mit schwer erziehbaren Kindern. Und da fahren die beiden dann auch hin und malen gemeinsam mit den Kindern dieses Flugzeug bunt an. Ende des Films ist halt, er fliegt zurück mit diesem Flugzeug und wird auf dem Flughafen erschossen. Sie kriegt das mit im Radio? Der Versuch, ein Privatflugzeug zu entführen, endete mit dem Tod eines Jugendlichen. Nach wiederholten Versuchen der Polizei, das Flugzeug aufzuhalten, feuerte einer der Polizeibeamten mehrere Schüsse ins Cockpit ab, die den jungen Mann auf der Stelle tötet. Und sie ist eigentlich unterwegs zu einem Treffen mit ihrem Chef, der genau an dem Ort, wo die beiden sich vorher geliebt haben, so einen Freizeitpark errichten will. Genießen Sie die volle Entspannung, die ein Leben im Freien bietet. Baden Sie in der Wüstensonne am eigenen Swimmingpool. Und ja, durch die Geschichte, die vorher passiert ist, ist für sie klar so, sie will das nicht mehr, sie will da nichts mehr mit zu tun haben. Das ist so ein Abschluss einfach. Und sie sieht dann diese Villa, dieses Haus auf dem Hügel. Und wie gesagt, bringt das dann real oder wie auch immer zum Explodieren. Also es geht halt um die Entscheidung fürs Leben gegen eine Künstlichkeit.